Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 9, 2010. Und Mensch, diesmal war was los hier. Ja, ist der absolute Wahnsinn gewesen. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe ein paar Themen mal jetzt zusammengestellt. Und ja, in einer Dreiviertelstunde werden wir da sicherlich ein bisschen was davon abgrasen können. Und ja, das Wichtigste, was heißt das Wichtigste, das Interessanteste mal zuerst. Wer es noch nicht gehört hat, was absolut unwahrscheinlich ist, Günther Werner Freier von Grabenreuth. Was ein Name, der schon an sich fragwürdig war, schon die ganze Zeit, hat sich das Leben genommen. Ja. Am 21.02., 21. auf 22.02. Hat er sich erschossen. Ja, das Leben genommen hört sich so, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen, naja, mildernd an. Er hat Selbstmord begangen. Hintergrund, tja, er hat die Tat öffentlich im Internet angekündigt. Ja, die Polizei sei darüber auch informiert worden und die sind sofort zu der Wohnung Grafenreuths aufgebrochen und dort fand man ihn laut Polizei tot. Polizei hat auch die Berichte dementiert, die im Internet gesagt haben, er hätte sich vor den Augen der Polizisten erschossen. Das scheint also nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ja, also der Werdegang von dem Anwalt Freier von Grabenreuth ist also wirklich schon eine ganz interessante Geschichte. Er hat ja schon in bei C64-Zeiten oder in den C64-Zeiten, ja, hat er ja schon für Aufsehen gesorgt, indem er unter falschen Namen, hauptsächlich unter dieser, ich glaube Tanja zu geheißen, ja, Schülerin, 13 Jahre, versucht hat, da Raubkopien zu bekommen oder zu verkaufen. Es ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war. Auf jeden Fall, diejenigen, die sich dann gemeldet haben auf diese Anzeige, die haben dann nichts Gutes bekommen, nämlich eine fette Abmahnung und strafrechtliche Konsequenzen und so weiter und so weiter. Und das war sehr, sehr heikel, das Thema damals. Heute könnte man fast darüber lachen. Damals galt das als super unmoralisch. Naja, heute ist es fast schon normal, dass Abmahnanwälte Anwenderzweige überziehen mit Abmahnungen und darauf spekulieren, dass eben die Opfer keine Lust haben oder keine Mittel dazu haben, um einen langwierigen Rechtsprozess unter Umständen durchzustehen, der eventuell anstehen würde. Und so wird dann eben oft diese Abmahngebühr gezahlt, obwohl man es nicht müsste. Und tut mir furchtbar leid, ich habe auch mit einem Bekannten gerade vor ein paar Tagen darüber gesprochen, der sagt, ja, wie Abmahnung, ja, wenn man nichts Falsches gemacht hat, dann kann man auch nicht abgemahnt werden. Und es ist natürlich absolut falsch, denn das Problem ist, dass erst einmal kann jemand abmahnen, wie er will. Ja? Also es gibt keine Gesetze, dass man zum Beispiel jetzt nicht abmahnen darf, wenn es offensichtlich ein minderschwerer Fall ist oder offensichtlich eben alles okay ist, ja, und darf trotzdem abgemahnt werden, wenn jemand der Meinung ist, dass es eben nicht okay ist. Ja. Das kann ein Anwalt sein, der in eigener Verantwortung das macht, oder das kann eine Firma sein, die zum Beispiel einen Anwalt beauftragt hat, aber ohne ihres Wissens eben agiert, oder direkt von der Firma für einen bestimmten Fall eben beauftragt wird, den entsprechenden abzumahnen. Und wenn man damit nicht einverstanden ist, dann muss man sich eben auf eine Gerichtsverhandlung gefasst machen. Die ist fast unausweichlich dann. Und je nachdem, wie der Streitwert angesetzt ist, kann die sehr, sehr teuer werden. Ja. Und der Ausgang ist auch immer etwas fraglich. Man weiß ja, verschiedene Gerichte tun da verschiedene Entscheiden. Also wenn man zum Beispiel in Hamburg verklagt wird, dann kann man gleich vergessen als Benutzer. Ja. Da wird offenbar mit ganz anderen Maßstäben gemessen. Also es ist schon eine schwierige Sache. Und heutzutage ist also da Moral und Anstand bei den Abmahnanwälten überhaupt gar nicht mehr vorhanden. Und entsprechend werden jetzt auch immer weiter Stimmen laut, dass eben da auch gesetzliche Regelungen gegen diesen Abmahnwahnsinn gemacht werden. Gut, dennoch wurde dann im September 2008 dieser Anwalt dann trotzdem mal vom Landgericht Berlin wegen Betruges zu insgesamt 14 Monaten Haft verurteilt. Ja. Das Berliner Kammergericht verwarf im Februar 2009 dann auch letztendlich die Revision des Rechtsanwaltes und kurz eben bevor Kramreuth diese Haftstrafe jetzt antreten musste, wäre jetzt demnächst der Fall gewesen, hat er sich offenbar für einen anderen Weg entschieden. Tja, was soll man sagen? Zunächst mal ist es so, dass der Weg eben, den Kramreuth beschlossen hat, immer wieder von Hass geprägt war, von beiden Seiten offenbar. Und ja, es gibt im Internet viele, die jubeln, die freuen sich über den Tod von Grafenreuth. Ja, das ist natürlich moralisch absolut schlecht, muss man ganz klar sagen. Ich war auch ein Grafenreuth-Hasser, ja, ganz klar, auf jeden Fall. Ich finde solche Methoden einfach das Allerletzte. Dennoch muss man sagen, gut, jetzt ist er tot, jetzt ist es vorbei. Kein Grund zur Freude, überhaupt kein Grund zur Freude, um das mal ganz klar zu sagen. Nicht nur, weil man sich generell nicht freuen sollte, ja, wenn jemand ums Leben gekommen ist, egal wer das ist, sondern kein Grund zur Freude, weil es Tausende von Grafenreuths gibt mittlerweile. Und die sind teilweise viel, viel schlimmer. Ja. Also, hier ist überhaupt gar nichts gewonnen, hier ist überhaupt gar nichts verbessert worden und das Internet ist für private Nutzer, für Blogger, für freie Journalisten nicht ein einziger Deut besser geworden. Ja? Nicht einen Deut besser geworden durch den Tod von Kramreuth. Denn Tausende sind in seine Fußstapfen getreten und warten nur, bis die nächste Abmahnung geschrieben wird. Oder geschrieben werden kann. Tja, so ist das. Tja, und mahnen, das ist jetzt natürlich ein Übergang, der ist total grandios, ja. Abmahnen tut die FSF zwar nicht die Free Software Foundation, aber sie mahnt. Und zwar Google mahnt sie. Ihr seht, der Übergang ist fantastisch. Boah, ich kriege einen Pulitzerpreis dafür bestimmt. Ja, Wahnsinn. Die Free Software Foundation hält jedenfalls Google an den Codec. Von On2, der erworben wurde, also die ganze Firma wurde ja erworben, On2 wurde ja von Google erworben, ich habe das ja schon angedeutet. Und es wird erwartet, dass eben jetzt Google diese Codecs nutzt, die On2 bereitgestellt hat, weil die haben relativ gute Codecs drin, ich glaube die VP8, ja. VP8 Codec ist das, der ist sehr, sehr gut. Und die FSF sagt jetzt, ja, das, was ich auch schon gesagt habe und was eben auch die Mozilla-Entwickler vermuten, dass eben Google soll das bitte als patentfreier Codec rausbringen und das eben dann für YouTube und andere Dienste nutzen. Und die FSF stellt sich ganz klar und hart gegen H264 als Videostandard bei HTML5. Das sind sie nicht alleine. Das W3C-Konsortium hat von Anfang an Auth0 als Standard empfohlen. Und auch ich kann das sagen, H264 soll Flash ablösen. Also H264 in HTML5. Und das wäre der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Ich habe es schon mal gesagt, das ist vollkommen unsinnig. Somit macht man das freie Web dann komplett kaputt, ja, weil H264 ist kein freier Codec. H264 ist belastet mit Patenten. H264 kann jederzeit kostenpflichtig werden. Spätestens ab 2014 wird vermutet, dass dieser kostenpflichtig wird. Und dann wird es sehr, sehr teuer für Betreiber von Webseiten, Betreiber von Portalen. Und auch möglicherweise dann für Leute, die weiter ihre Videos kodieren wollen in H.264. Unglaublich, ja, dass sowas überhaupt zur Sprache kommt, das im Web zu nutzen. Web ist ein offener Standard bisher immer gewesen. Das heißt, jeder Nutzer konnte im Prinzip alle grundlegenden Funktionen nutzen. HTML5 bietet natürlich jetzt die Funktion, Videos einzubinden. Und das W3C-Konsortium, furchtbar, hat dann eben auch beschlossen oder wollte eben beschließen, dass Auxiora Pflicht ist. Das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Ja. Dagegen hat sich Apple zum Beispiel sehr hart dagegen gestellt und eben auf H.264 plädiert. Ach, warum wohl? Nee, nein, nicht, weil die vielleicht mitverdienen. Nein, deswegen überhaupt nicht. Und ja, deswegen gibt es jetzt eben dieses Problem da. Und die Free Software Foundation hat jetzt eben darauf hingewiesen, Flash weg ist gut, ja, kein Problem, sind sie dafür, aber bitte nicht mit H.264, sondern eben, wenn Google schon nicht den Auxiora Codec will, ja, keine Ahnung wieso, ja, da gibt es ja unterschiedliche Spekulationen darüber, die Qualität kann es nicht sein, ja, bitte, wer denkt, Auxiora hat eine schlechtere Qualität als H.264, 6 Sätzen, ja, selber probieren und nicht irgendwelche Tests da angucken, die eben kodiert sind mit Optionen, die vollkommen indiskutabel sind, ja, das ist also vollkommen, ich weiß nicht, ob das manchmal Absicht ist. Ja, dass man die besten Einstellungen bei den Optionen beim MPEG-4 kodieren nutzt, beim H.264 und bei der Auxiora-Variante nimmt man dann einfach die Standards, ja, die natürlich nicht ganz so gut sind. Das ist genauso wie wenn man eben jetzt sein Codec startet auf der Kommandozeile und dann einfach die Standardeinstellungen nimmt, ja. Wunderbar, dann sind eben, dass die Bitrate schlecht, da wird Interlaced nicht berücksichtigt, da wird nicht richtig gesynkt und so weiter, also vollkommener Mumpitz, ja. Und deswegen, Auxiora hat eine fantastische Qualität, wunderbar, wenn eben Google das nicht will für YouTube, aus was für einem Grund auch immer, dann sollen sie bitte doch diesen On2-Codec nutzen statt H.264. Und dann eben aber auch diesen patentfrei geben. Ehrlich gesagt, das wird auch erwartet, ja, auch ich erwarte das. Und ich denke, dass das vielleicht auch weitreichende Konsequenzen haben wird, zum Beispiel auch was die Android-Handys betrifft. Ja, H.264 in Android-Handys, klar, okay, kein Thema. Nur ich glaube nicht, dass das der Weg ist, den Google einschlagen will, um dann nicht wieder die Konkurrenz zu stärken. Ja. Und wenn die sich jetzt hier, sage ich mal, ein bisschen positionieren, ja, gegen Apple, dann ist es nur für einen Vorteil von Google. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass Google dann irgendwann Lust hat, an Apple irgendwelche ja, Sachen zu zahlen, auch wenn es nur über eine andere Gruppe geht und nicht direkt an Apple gezahlt wird, sondern dann doch lieber ihr Android mit ihrem eigenen Codec pushen. Und das dann eben auch für YouTube generell nutzen und eben dann sich selbst, sage ich mal, mit ihren Technologien unabhängig zu machen. Ja, also das wäre eine vernünftige Sache. Ja, und weil wir eben gerade noch Android angesprochen haben. Naja. Soll ich schon sagen? Oder soll ich noch ein bisschen hier auf H.264 schimpfen? Ja? Ja, ich sag noch was kurz dazu zu H.264, warum ich hab's ja schon mal erwähnt, warum das überhaupt so schlecht ist im Internet. Und nochmal was klarstellen, und zwar HTML5 ist nicht H.264. Ich bin wirklich erschrocken und ich finde es wirklich traurig im Internet, ja, aber da haben wohl die Firmen, die großen, wohl schon ganze Arbeit geleistet, ja. Ich habe gesehen, dass viele Leute denken, HTML5 ist gleichbedeutend mit dem H.264 Codec. Das heißt, sie sagen, sie wollen kein Flash, sie wollen endlich HTML5 haben und nicht wieder ein anderer Standard wie Auxiora. Hallo? Das ist doch kein Widerspruch. HTML5 bietet einfach nur ein Video-Tag an und sonst nichts. Ja, das ist, wer schon mal HTML programmiert hat, weiß das. Hier gibt es Tags und HTML5 bietet eben ein Video-Tag. Ist dieser Video-Tag gesetzt, dann weiß der Browser, Achtung, das ist ein Video und benutzt den internen Player, der im Browser integriert ist, um das Video abzuspielen. Ganz einfach. Nun gibt es aber eben Streit darüber, was man nehmen soll im Internet für HTML5. Soll man H264 nehmen? Soll man Auxiora nehmen? Und das ist nämlich eben jetzt diese ganze Diskussion, nimmt man H264, dann hat man wirklich die Freiheit im Internet schon verspielt, ja, weil es eben ein patentbehaftetes Format ist. Das scheint für Endanwender gar nicht so richtig begreiflich zu werden, ja, denn das bedeutet, dass andere Firmen, ja, etwas zahlen müssen, beziehungsweise eine Erlaubnis holen müssen, beziehungsweise noch schlimmer, die Inhalte, ja, sozusagen, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken, sozusagen einer Richtung anvertrauen, die jederzeit von einer Firma, ja, gekappt werden kann, beziehungsweise mit Geld belastet werden kann, mit Zahlungen, ja, mit Lizenzgebühren und. Und das ist einfach ein Unding. Ja. Wenn das passiert wäre, zum Beispiel mit dem JPEG-Format als Bildformat, dann würde heute das Internet ganz anders aussehen. Ja. Man kennt ja das schon, dieses Problem mit GIF. Ja. Als dann auf einmal eine Firma quergeschossen hat, die das GIF-Patent hatte, und schon kam ein anderes Format, nämlich PNG, ja, Portable Network Graphics, und da ist eben auch schon eine Splittung erwartet worden. Nur es war zum Glück so, dass eben das GIF-Patent eh am Auslaufen war. Ja. Somit war das nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Und ja, was ist jetzt hier der Vorteil, wenn man Auxiora nimmt? Ganz klar, jeder kann Videos kodieren, jeder kann sie reinstellen auf seine eigenen Seiten, ohne Angst haben zu müssen, Lizenzgebühren an jemanden zu zahlen. Ja. Und das zählt auch für die großen Firmen. Auch für so große Portale wie YouTube könnte das interessant sein. Deswegen habe ich auch die Entscheidung nicht verstanden, dass H264 bei YouTube genutzt wurde. Ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen. Aber naja, gut, okay, was soll's. Vielleicht, weil die eben schon für mobile Portale, ja, diese Videos schon kodiert hatten, umkodiert hatten in H264, ja, und ja, vielleicht deswegen. Aber jetzt haben die ja diesen On2, diese Firma On2 gekauft. Die Übernahme ist ja schon jetzt längere Zeit genehmigt, und da soll eben jetzt ein neuer Codec die Hauptrolle spielen bei On2, nämlich dieser VP8. Und ja, deswegen soll es da jetzt mal weitergehen. Ja, so, jetzt, ja, jetzt habe ich noch mal ein bisschen so richtig gehetzt gegen H264. Ja, Leute, es ist wirklich äußerst übel. Es ist ungefähr so, wie wenn ihr jetzt ein Auto kauft, ja. Auf einmal kommt ein Autohersteller auf die Idee zu sagen, so, hier, ne, das Auto, das kann zwar Benzin tanken, ne, aber jetzt tankt es das neue X234 Superbenzin. Ja, das gibt's nur an bestimmten Tankstellen. Ja, und das nehmt ihr gefälligst. Das Auto könnte zwar Benzin fahren, ja, aber ihr dürft es nicht. Ja, super. Und das Benzin ist dann auch noch teurer als das alte. Toll. Und dann freut ihr euch und sagt, ja, super, das neue Benzin. Ha! Da fährt mein Auto 2 Stundenkilometer schneller damit. Wahnsinn. Ja, toll. Dafür müsst ihr mehr zahlen. Dafür habt ihr dann Probleme eben an Tankstellen. Das Problem, das Benzin, das passende zu finden. Ja, also ganz schöner Müll. So sieht's aus. Und das ist auch eben ein Problem bei bei diesem H264. Übrigens, ich habe es schon mal gesagt, es gibt nur einen einzigen Browser, der nur H264 unterstützt. Das ist der Safari. Hoch, und der kommt von Apple. Wer hätte das gedacht, ne? Opera und Mozilla Firefox unterstützen nur Auxiliary. Momentan, die würden auch, zumindest Mozilla würde auch On2-Codec unterstützen, sofern dieser patentfrei rausgegeben wird von Google. Das haben die schon angekündigt. Und der Google Chrome unterstützt sowohl Auxiliary als auch H264. So, liebe Website-Betreiber, wenn ihr also ein H264-Video reinstellt, dann können nur die Leute in ihrem Browser sehen, das Video, die eben Chrome oder Safari haben. Willkommen für die paar Prozent Markteinteil. Die Leute, die Firefox haben, das sind in Europa über 30%, ja, die können dann euer Video H264 nicht sehen. Die können es nur sehen, wenn ihr Auxiliary nimmt. So ist die Sache. Okay. Also, so viel zu dem Thema. Und weil ich nochmal Android erwähnt habe, da gab es eine Umfrage. Ja. Wer Android nutzt, oder, ja genau, wer Android nutzt, das ist gefragt worden. Und interessant war, dass die Ergebnisse, die rauskamen, ja, mich zwar nicht überrascht, aber einige dürfte das sehr, sehr, sehr, sehr ärgern. Ja. Die Grundaussage ist, ja, also Android-Benutzer sind hauptsächlich männlich. WebOS-Benutzer sind nicht nur Frauen. Und der iPod Touch ist für Kinder. So ist das tatsächlich. Unglaublich. Ja. Haben wir mal, ich habe das jetzt mal im Detail aufgerufen gerade. 65%, ja, dieser Umfrage sind beim iPod Touch sind 17 oder jünger. Und was sagt mir das? Junge Menschen, Kinder brauchen Statussymbole, vor allem in der Schule. Ja. Da geht es schon gar nicht mehr darum, ob etwas gut ist, vernünftig oder sonst irgendwas. Da geht es nur darum zu sagen, hey, guckst du, mein Handy ist konkret besser als deins, verstehst du? Hast du, guck mal, mein Handy hast jetzt Respekt oder was? Ja, so geht das ab. Und ich muss schon sagen, es ist so typisch, ja, typisch. Das ist genauso, habe ich mir vorgestellt. 18 bis 24 sind dann 13%, ja. 25 bis 34 ist hier schon gar nicht mehr vorhanden. Nein, 25 bis 34 ist 4%. Bei Android sieht es dann genau andersrum aus, ja. Da ist nichts mit so, es ist so konkret Android-Handy, ja. Ja, geht nicht. Dann haben die eben hier 7% 17 oder jünger, 17% 18 bis 24 Jahre und 30% die 25 bis 34-Jährigen. Sehr, sehr interessant. WebOS hat so gut wie keine Nutzer unter 18 Jahre, 17 oder jünger, nur 2%. Wahnsinn. Dafür 18 bis 24, 22% und 25 bis 34-Jährige 24%. Der größte Anteil ist mit 29% schon 35 bis 44 bei dem WebOS. WebOS ist Palm. Ja, Palm. Und es ist ja interessant. Ja. Da zeigt sich doch, dass die Palm, ja, Benutzer dann vielleicht doch aus dem, ja, so ein bisschen älter eben sind, die konnten sich noch an die Glanzzeiten da erinnern von Palm, ja, wegen die Jungen, das überhaupt komplett Palm sind dat fertig, ja, gibt's nicht. Gut, und ja, das iPhone liegt dann so in der Mitte, ja, also 13% sind da 17 oder jünger, klar, jedes Kiddy kriegt ja einen Vertrag aufgedrückt von den Eltern, ja, muss man mal denken, das ist sogar schon bedenklich. Ja. 17% oder jünger haben, 13% haben 17 oder sind 17 oder jünger und haben ein iPhone. Also, da müssen wir aber ganz schön Druck machen bei den Eltern. Ne? Beim iPod Touch brauchen wir ja keinen Vertrag. Da ist es schon eher der Fall. Und hier ist der Hauptanteil sowohl 25 bis 34 als auch 35 bis 44, jeweils 21%. Ich denke auch, dass hier der Anteil von 35 bis 44 deswegen so hoch ist, weil eben die Leute da schon Bezug haben zu Apple. Und 25 bis 34 würde ich da auch noch einordnen, ja, in den Bereich. 18 bis 24 sind es lediglich 12%. Unglaublich. Gut, ich meine, die Umfrage ist nicht, ich glaube, die ist nicht repräsentativ. Ja, das muss man auch sagen. Dafür ist die zu gering. Und die basieren auf Zahlen von AdMob. Ja, von einem AdMob-Umfrage, von einer AdMob-Umfrage. Also sicherlich nicht jetzt repräsentativ. Aber ich denke, es zeigt schon die Richtung an. Ja, wo man sagen kann, ja, hier zum Beispiel bei diesen ganz großen Sachen wie 65% 17 oder jünger bei Apple Touch, das ist ganz klar. Ja, oder eben dieser herausstechenden 30% bei 25 bis 34-Jährigen bei Android. Also man kann schon eine Tendenz, glaube ich, feststellen, wer jetzt hier das da bevorzugt oder eben eher ablehnt. So ist das. Ja, Gowalla hat auch eine nette Android-Applikation. Das habe ich jetzt einfach so ohne Übergang reingemacht. Ja. Weil es wäre da auch mal interessant, wer solche Dienste wie Gowalla oder Foursquare nutzt. Ja. Wie da die Altersspanne ist. Ja. Würde mich auch mal interessieren. Das sind Dienste, die. Ach, wie soll ich das ausdrücken? Ohne jetzt hier so neudeutsche Worte in Übermaß zu benutzen. Location-based Meeting Services. Hä? Ja, ist das was? Das hat doch was, ne? Oh, jetzt habe ich einen neuen Begriff geprägt. Wahnsinn. Nee, aber diese ortsbezogenen Dienste, ja, bei denen man hier zum Beispiel sagen kann, ja, ich gehe jetzt dort und dorthin, in die Kneipe, in das und das Geschäft, an dem Platz bin ich jetzt gerade, ja, und so weiter und so weiter. Um eben dort zum Beispiel Leute zu treffen. Man kann dann sehen, naja, man kann dort also praktisch einchecken in so einen Ort, ja, und dann kann man sehen, wer ist auch dort drin, ja, oder wer war vor kurzem drin, ja. In dem Moment, wo man eincheckt, kann man auch sagen, okay, hier, jetzt sollen das alle erfahren, dass ich dort einchecke, ja. Und dann weiß jemand anders, der vielleicht in der Nähe ist, dass sie da, ja, hier, ne? Einer meiner Bekannten, der ist gerade dort reingegangen und ja, man kann ja mal gucken, vielleicht geht er auch mit rein. Ist eine ganz gute Sache, vor allem wenn man hier zum Beispiel ja, ein Party-Tiger ist, ja, aber auch ansonsten ist es eine coole Sache, finde ich, ja, dass man mal sieht, wo seine Kontakte sind und man kann sich da locker treffen. Ja. Also wenn ich das sehe, zum Beispiel, ja, einer meiner Bekannten ist gerade, ich will jetzt keine Werbung machen, im Elektronikmarkt, ja. Und dann ich bin vielleicht gerade in der Nähe und dann wow, da gehe ich noch einmal rein, ja, und guck mal, finde ich schon. Und ja, das ist, ich finde es eine tolle Sache. Es ist ja immer so, bei den ganzen Social Network Geschichten ist immer der Kritikpunkt gewesen, wenn man das so so sieht, vor allem in den Medien und bei Leuten, die eben nicht so Tech-Nerd-lastig sind, ja. Ja, ich rede nicht von mir. Ja, also ich bin sehr Tech-Nerd-lastig, ja, also okay. Aber trotzdem, ja, um dem Vorurteil da mal entgegenzutreten, ja, wo es da heißt, also gut, die Leute, die hocken doch Tag und Nacht nur an ihrem Computer, gehen nie raus, denken, sie hätten Bekannte am Computer, chatten mit denen, aber in Wirklichkeit haben die noch nie gesehen und es sind doch keine Bekannten und überhaupt, ja. Also das Gemotze, das kennt man ja, das ist zwar genauso blödsinnig, aber naja, auf jeden Fall ist es hier so, dass man geradezu aufgefordert wird, rauszugehen. Ja, man kann hier zum Beispiel bei Gowalla nicht einfach so einchecken, ohne dass man wirklich dort ist. Ja. Es wird festgestellt, das Handy wird über GPS geortet und wenn man dann in der entsprechenden Nähe ist, erst dann kann man einchecken. Man kann jetzt nicht sagen, ja, ich mache jetzt so, als ob ich dort und dort wäre. Ja, zumindest jetzt, wenn man nicht weiter weg ist. Wenn man weiter weg ist, geht das nicht. Dann sagen, okay, hier, ich bin dort, um vorzutäuschen, man hätte ein soziales Leben, ja. Es geht nicht, tut mir leid. Auf der anderen Seite ist es dann eben auch halt ein ziemlicher Anreiz, sich mit anderen Leuten zu treffen. Und ich meine, es ist auch für mich immer eine Geschichte, wenn jetzt zum Beispiel einer meiner Social Contacts von Twitter oder von Bars, Google Bars und so weiter und so weiter, wenn die in der Nähe sind, ich würde mich gern mit den Leuten treffen, ja, ich mag das, ja, ich bin zwar keiner, wo jetzt wirklich so häufig da fortgeht und jeder Abend irgendwo in der Kneipe sitzt oder in ein Restaurant geht, großartig essen, das mal überhaupt nicht, ja. Aber wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, ja, da ist jetzt gerade jemand im Café so und so, ja, und ach, das ist ja cool, den wollte ich immer mal kennenlernen, da gehe ich dort mal hin, ja, und guck mal, ob ich den finde. Und das ist eine tolle Sache, ja. So lernt man auch mal seine virtuellen Bekannten auch mal wirklich in der Realität kennen. Und das ist immer wieder gut, ja, weil so gern man hier, also so gern ich das hab mit den Social Networks über Computer, es gibt oft viel Missverständnis, ich sehe das oft im Chat, ja, wenn man mit jemand chattet, der versteht einem da total Mist, weil man eben die Art nicht so rüberbringen kann, ja, wenn man nicht direkt Aug in Aug ist, ja. Da entpuppt sich mancher, wo man sagt so, ah, das ist doch ein Idiot, ja, entpuppt sich als, der ist total locker drauf und ist in Ordnung, ja. Und umgekehrt allerdings auch, ja, muss man auch sagen. Aber ich habe da immer positive Erfahrungen bisher gemacht. Und ich finde es eine ganz tolle Geschichte, dass man sich mit solchen Diensten auch mal ein bisschen aus der virtuellen Welt rausholt und mal in der realen Welt mal was zusammen macht. Und sei es nur einen Kaffee zusammen trinken und ein bisschen quatschen, das ist doch auch mal was, ne? Und es ist natürlich bei diesen Services so, dass man eben da selbst Hand anlegen muss und sagen, okay, ich check jetzt hier ein. Das wird nicht automatisch gemacht, ja, sondern man muss es schon sagen. Und das heißt, wenn man ungestört sein will, dann macht man das einfach nicht. Ja. Und dann braucht man sich auch nicht zu fürchten, dass man nirgends mehr hingehen kann und dass man vielleicht von seinen Groupies überrannt wird oder so. Ja, jo. Also ich finde es eine tolle Sache. Aber bei Gowalla, die haben ja jetzt eben die Beta-Version für Android rausgebracht und die hat mich nicht ganz so überzeugt. Es fehlen wichtige Funktionen momentan bei dieser Beta. Zum Beispiel kann man keine Standorte hinzufügen und gerade in Gebieten wie Deutschland ist es also wirklich erforderlich, weil es da eben viele, viele Punkte gibt, die eben noch nicht eingetragen sind. Ja. Bei Foursquare habe ich gemerkt, sind auch sehr wenig Punkte in Deutschland eingetragen. Ja. Und obwohl das hier eine Großstadt ist, fehlt doch selbst die großen Elektronikmärkte, große Buchhandlungen und so weiter und so weiter. Es hat mich sehr gewundert, dass die bei Foursquare schon nicht eingetragen sind. Aber der Vorteil ist, man kann das machen und das habe ich auch schon kräftig jetzt gemacht. Ja. Ich bin auf beiden Zugängen momentan, auf Foursquare und auf Gowalla. Aber die Applikation von Foursquare, die spielt in einer ganz anderen Liga im Moment. Also die ist um Längen besser. Ja. Die ist schneller, die ist genauer, die hat wesentlich mehr Funktionen drin. Man kann eben neue Standorte anlegen und so weiter und so weiter. Bei Gowalla ist die Applikation wirklich noch sehr, sehr träge. Ja, man kann keine neuen Standorte hinzufügen. Das heißt, entweder ist der Standort drin oder man hat eben keine Chance, da was Großartiges zu machen. Dann gibt es Probleme bei der Erkennung noch. Ja, obwohl man manchmal auf dem Platz steht, ja, wird da nicht richtig erkannt, ist man weiter weg, ja, obwohl man draufsteht und dann kann man natürlich auch nicht einchecken, ja, und es ist wirklich, also da ist wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun und bis es an die Qualität von Foursquare ranreicht, ist es wirklich noch ein ganz großes Stück. Gowalla ist natürlich in den USA sehr, sehr beliebt. Muss man ganz klar sagen. Foursquare wird auch stark benutzt, aber ich habe das Gefühl, dass Gowalla noch ein klein wenig interessanter ist, obwohl Foursquare ja durch den Leo Laporte wieder ein ganz großer Schub erhalten hat. Ja, das wurde in der Sendung angesprochen. dass dort diese Mayor-Funktion besonders interessant ist. Ja? Also bei Foursquare kann man Mayor werden von einem Ort. Ja? Das Mayor, wie könnte man das jetzt ein Bürgermeister oder Gönner? Ja, vielleicht Gönner. Ja? Gönner ist vielleicht besser als Bürgermeister. Ich check ein paar Mal ins Rathaus ein und bin ich Bürgermeister. Ja. Auf jeden Fall kann man dann eben zum Gönner werden von einem Platz und vor allem in den USA, natürlich in den USA, ganz klar. Bei uns müssen die Firmen und Gaststättenbetreiber erstmal wieder aufwachen, vielleicht ein paar Jahre oder so. Auf jeden Fall gibt es dort kostenlose Getränke beispielsweise für den Gönner von einem Ort, ganz klar, weil ein Gönner, der checkt also regelmäßig dort ein, ja, und macht damit natürlich auch gewollt oder ungewollt Werbung, ja, für diese Location, ja, für diese, sagen wir mal, Gaststätte oder Kaffee, ja, weil dann auch wieder andere Leute mit hinzukommen, ja, und. Ist eine ganz interessante Geschichte und da gibt es eben, wie gesagt, auch mal Freigetränke etc. für diese Mayors. In den USA, ja, bei uns wird es vielleicht noch Ärger geben mit dem Besitzer, ja. Was, ich will diese Social-Typen da nicht reinhaben in meinem Laden. Kann man das schon vorstellen, ja, wenn ich da vor so einem Geschäft stehe, ja, und dann die Adresse eintipp und alles, ja, und dass dann irgendwann mal einer rauskommt, so, was machen Sie hier? Ja, hier wird nicht fotografiert. Kann man so richtig vorstellen. Ja, auf jeden Fall, die Foursquare-Applikation ist eben, kann man sagen, deutlich besser noch als die Gowalla. Gowalla hat, wie gesagt, nur eine Beta jetzt rausgebracht. Deswegen kann man natürlich noch nichts endgültig sagen. Ich bin mal gespannt, wie es denn aussieht, wenn sie tatsächlich mit der finalen Version dann rauskommen. Aber da ist noch wirklich ein weiter Weg zu gehen. Oder die haben da schon Versionen in petto, die das alles schon können, weil so ist das absolut nicht zu benutzen, ja. Muss man ganz klar sagen. Macht keinen Spaß, wenn man ja, von 80%, wo man hingeht, oder noch mehr, gar nicht einchecken kann, kann keinen neuen Platz anlegen. Es ist mir unverständlich, warum das nicht geht. Und ja. Aber man merkt da doch schon den starken Bezug zum iPhone. Ja. Und irgendwie kommt mir es da auch so ein bisschen vor, als ob die Entwickler nur widerwillig sich an die Android-Version ranmachen. Ja. Warum auch immer. Sind bestimmt alles Apple-Fans. Aber bei Foursquare haben sie gute Arbeit geleistet mit dem Android-Client. Gibt sicherlich auch das ein oder andere Manko, aber ich glaube, das gibt es bei so einem Dienst immer und man hat eben diese Mayer-Funktion. Übrigens bei Gowalla gibt es statt den Mayer eine andere interessante Geschichte, die bei Leuten, hoppla, die bei Leuten auf ja, Gegenliebe stoßen. Und zwar, man kann so Marken ablegen, virtuelle Marken, das ist fast wie virtuelle Caches. Ja. Und die kann man so virtuelle Marken ablegen und wenn man also dann in eine andere, also in so eine Location eincheckt, wo eine Marke gerade jemand abgelegt hat oder eine Marke liegt, dann kann man dorthin gehen und kann diese Marke dann auch holen, wenn man dort eingecheckt hat. Ja. Also wirklich wie so virtuelles Geocaching oder so ein virtueller Geocaching-Coin. Ja. Und das ist eine ganz gute Geschichte und das ist ja auch ein zusätzlicher Anreiz, dann auch wieder, wie eben diese Mayer-Funktion, auch wieder dorthin zu gehen, zu dieser Location, in diese Gaststätte oder in dieses Restaurant und so weiter, und um eben diese Plakette zu bekommen, um eben dieses Goodie da einzusammeln. Ja. Das ist ganz fantastisch, finde ich. Da muss ich sagen, das ist eine gute Idee gewesen von GoWaller. Aber wegen dem Geocaching, da wollte ich auch noch eine kurze Aussage dazu machen. Das ist Wahnsinn. Das hätte ich ja noch vor 2 Jahren noch nicht geglaubt, ja. Der Pfälzer Waldverein, ja, macht mit Garmin, ja, eine Aktion, beziehungsweise Garmin paktiert mit dem Pfälzer Waldverein und auch noch anderen Wandervereinen, um Geocaching, ja, etwas publik zu machen. Oder umgekehrt, sie paktieren aus Sicht von den Vereinen natürlich deswegen, damit mehr Leute wieder dem Wandersport zugehen. Und dass sich das beides verträgt, das ist eigentlich ganz klar, wenn ich mal überlege, ich robbe mindestens einmal in der Woche, ja, mindestens 17 bis 20 Kilometer runter, um Geocaching und Geocaches zu finden, ja. Und das mache ich gern im Wald und so. Und da hat man sich jetzt eben zusammengesetzt, um eben auch da das alles nicht zu verteufeln einfach. Bisher war es ja immer so, viele Wandervereine und Naturschutzvereine haben Geocaching rigoros abgelehnt, ja. Das wäre umweltschädlich und überhaupt, ja. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber man muss es auch den Leuten erstmal klar machen, dass Geocaching nicht mehr, sag ich mal, schädlich ist für die Natur als Wandern gehen im Wald. Ja. Natürlich gibt es auch bei den Geocachern, und deswegen ist diese Kooperation ja umso wichtiger, bei manchen Geocachern auch ein vermindertes Umweltbewusstsein, das muss man schon sagen. Man sollte eben die Caches schon so verstecken, dass man nicht unbedingt Flurschaden anrichten muss, um an den Cache ranzukommen. Ja. Wenn man den, sagen wir mal, intelligent anbringt, ja, dann kann man auch super Caches machen, ohne dass danach alles zertrampelt ist und so. Oft gibt es eben Schleichwege, die sind schon vorhanden, ja, und an diesen Wegen kann man ganz gut Geocaches positionieren oder eben sehr nah am Weg, ja. Besonders geschützte Gebiete, natürlich Biotope etc., die dürfen natürlich überhaupt nicht betreten werden, und entsprechend sollte man da auf keinen Fall einen Geocache legen. Wer jetzt hier denkt, aber was reden die eigentlich über, was Geocaching, was ist denn das? Also es ist so eine Geschichte, da habe ich schon länger überlegt, ob ich die überhaupt mal erwähnen sollte oder nicht, weil bisher war es immer so, dass man das eigentlich nicht groß erwähnt, damit es nicht so viel Geocacher gibt, ja, und damit auch nicht so viel Schindluder dann getrieben wird mit dem Geocaching. Aber es ist im Prinzip so, ein Geocache, das kann eine Box sein, ein einfaches Logbuch, ja, oder viele verschiedene andere Formen mit Inhalten, und diesen muss man suchen. Dazu bedient man sich normalerweise eines GPS-Gerätes, ja, und dann macht man sich auf die Socken und sucht eben mit Hilfe den Koordinaten den Cache. Das kann direkt sein, also dass direkt an den Koordinaten der Cache liegt. Oder das kann über Rätsel sein, dass man dort nur eine Station findet und muss dann sich praktisch muss dann weitermachen, Fragen beantworten, Rätsel lösen, Aufgaben ausführen, bis man dann letztendlich an den finalen Cache kommt, wo dann eben meistens eine Box ist mit ja, Tauschgegenständen und vor allem eben das Logbuch, wo man sich eintragen kann, und dann kann man sich eben auch virtuell eintragen am Computer als Statistik. Und das macht richtig Spaß. Ich habe jetzt schon über 250 Caches gefunden. Und ich kann sagen, also es sind Caches dabei, das ist der wirkliche Hammer. Videospiele und so weiter findet man dort. Also so richtige Spielautomaten. Ja, das ist unglaublich, fantastisch. Ja. Die sehr gut gewartet sind. Irre. Tolle Sache auf jeden Fall. Und wenn sich das jetzt anhört, ja toll, da hat man GPS-Koordinat, dann schlappt man zu der GPS-Koordinat und fertig. Ja, oftmals ist es nicht ganz so. Erstmal ist es natürlich schon ein Reiz, ja, hier den Cache einfach zu suchen, des Suchens willen. Also einfach, man will ihn finden, ja. Und manchmal ist mir es auch ganz recht, wenn ich hingehe mit einem Blick, ah ja, da ist er und okay, ja, wieder ein Statistikpunkt, schön. Andere haben dann halt mehr Spaß an der Suche an sich. Und es ist wirklich oft nicht so, dass man an diese GPS-Koordinate geht und sieht dann den Cache. Genau das sollte man ja nicht machen. Ja, schon wird ja jeder, der zufällig an diese Position kommt, diesen Cache sehen, und dann, wenn der sich nicht mit Geocaching auskennt, dann vielleicht gleich in den Müll werfen oder den ausplündern. Ja, das nennt man Muggeln. Und die Leute, die eben nicht mit Geocaching zu tun haben, das sind Muggels. Ja. Ist überhaupt nicht irgendwo angelehnt. Naja, egal. Auf jeden Fall, vor solchen Muggels müssen natürlich auch geschützt werden, ja. Ist dann als eine Abenteuer, ist dann manchmal ein Abenteuer. Ich habe schon, ja, gut eine Stunde gesucht an einer Stelle, obwohl ich die genauen Koordinaten hatte, bis ich den gefunden habe, weil er wirklich sehr, sehr gut versteckt war. Theoretisch können die sogar eingegraben sein, ja. Oder hoch auf dem Baum, auch das gibt's. Dann aber Leute nur mit Kletterausrüstung und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, ganz klar. Hm. Es gibt auch Brücken. Unter Brücken sind Caches angebracht. Auch da muss man mit einer sehr guten Kletterausrüstung und viel Erfahrung den Cache nehmen. Und da muss man sich natürlich immer selbst fragen, will man den machen oder nicht. Ja, kein Cache ist so wichtig, dass man seine Gesundheit dafür riskiert. Ne? Auf jeden Fall klar. Aber ihr seht schon, das ist jede Menge. Es gibt jede Menge unterschiedliche Arten von Caches und da ist für jeden was dabei. Für Hochleistungssportler, ja, für Taucher, Unterwassercaches gibt's auch. Oder auch für Leute, die nur schnell kurz mal nicht so weit laufen wollen. Ja. Auch für Rollstuhlfahrer gibt es Caches, da gibt es eine extra Markierung dafür, dass der Cache eben dann auch für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Ja, auch das sind Geocacher. Und man muss halt immer gucken, man kann nicht jeden Geocache machen, ja, und die wenigsten werden alle machen können, ja, da muss man ja Superman sein. Darum geht's aber auch nicht. Es geht einfach um den Spaß zu haben und das macht wirklich Spaß. Und vor allem wird man, und das ist das Wichtigste für mich, bei dem Geocaching immer wieder in Gebiete gelockt, wo man denkt, Mann, das gibt's doch nicht, ich kenne das Gebiet, das ist ja Wahnsinn, das ist ja super. Da sieht man tolle Landschaften, ja. Wahnsinnsplätze, die man vorher nie wahrgenommen hat, ja. Bauwerke. Ich habe zum Beispiel letzt ein Bauwerk entdeckt von der astronomischen Sternwarte Mannheim, ja. Die alte Sternwarte Mannheim, die hatte nämlich ein Bauwerk, das nennt sich Mire, ja. Das ist eine kleine Pyramide mit einer Kugel obendrauf und das wurde zum Einmessen, zum Kalibrieren der Teleskope der alten Mannheimer Sternwarte genutzt. Und das Ding steht ganz hinten drin im Industriegebiet, ja, hinter Lagerhallen, hinter alten Lagerhallen, ja, mittendrin im Industriesiff, ja. Da wäre ich niemals im Leben hingegangen, ja. Und der Weg sieht auch wirklich schon krass aus, ist aber laut Geologischem Institut Mannheim öffentlich zugänglich. Das könnte man nicht meinen. Man muss hinten in den Hinterhöfen praktisch der Firmen entlang laufen, der Chemie und Versandfirmen dort und oh, das ist der Wahnsinn. Aber es lohnt sich dann, die Mire, ja, ist bei opencaching.de gelistet und da kann ich nur empfehlen, geht dorthin, aber Vorsicht, man sollte vielleicht schon Geocaching-Erfahrung haben, denn es ist wirklich extremst schwer zu finden, weil das eben total abgeschottet ist von den Firmen und auch für die Leute, die dann dort großartig was erwarten, dort gibt's noch nicht mal ein Logbuch, auch das gibt es dann, das sind sogenannte virtuelle Caches, ja, sondern man findet einfach nur dieses Teil, macht ein Foto von sich mit der Mire drauf, ja, und schickt es dem sogenannten Owner, dem Besitzer dieses Caches, und der verifiziert dann das und schaltet einen dann den Log frei. Also praktisch als Beweis muss man das Foto machen, dass man auch wirklich statt war. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ich meine, das ist immerhin ein historisches Bauwerk, ja, gehört zu Mannheimer Sternwarte und das versifft dort hinten im Industriegebiet. Es ist wirklich krass, ja. Und auch in Hamburg gibt's da sicherlich sehr viele Stellen, die hinten im Industriegebiet dann diese Plätze haben, wo man einfach nicht vermutet hätte. Also Geocaching wirklich super Sache. Garmin arbeitet, wie gesagt, mit jetzt diesen Wandervereinen zusammen und ich kann es auch mal empfehlen, guckt euch das mal an, das Hobby, opencaching.de, dort findet ihr Caches eingetragen in Deutschland. Wer allgemein Interesse hat an Geocaching, dem sei geocaching.de ans Herz gelegt, dort findet ihr alle Informationen darüber und ja, das kann nicht schaden, auch mal ein paar Kilometer zu laufen, ja. Übrigens, wer die Caches mit dem Auto im Wald macht, ja, der wird sofort disqualifiziert. Das ist unglaublich. Ja, ich habe es tatsächlich mal gesehen, Leute, das macht man nicht. Ja. Also nicht mit dem Auto in den Wald reinfahren und dann die Caches holen. Was ist da eigentlich los, Leute? Was ist denn los? Ja. Laufen auf Schusters Rappen. Ja, das ist es. Ja, und was anderes ist nämlich jetzt noch an dir, nämlich, es ist soweit, die Rio 20 ist zu Ende. Dann darf ich mich für euch, von euch, ich kann schon nicht mehr sprechen, verabschieden. Viel Spaß, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bis nächste Woche hoffentlich, wenn ihr wieder reinhört zur Rios Wochensicht. Ich freue mich.